Hey, willkommen bei Blickkontakt, dem Programmkino-Podcast. Ich bin Alex. Und ich bin Fleming. Und wir reden jetzt über Filme. Und über Kino. Genau, das sogar an allererster Stelle, denn wir gehören zum Programmkino Lichtblick. Genau, Programmkino Lichtblick e.V. Wir sind eine studentische Initiative, die sich hier in Paderborn auf die Fahne geschrieben hat, ein interessantes Programmkino zu gestalten. Und machen das in Kooperation mit dem Cineplex-Kino hier in Paderborn? Ja, und wir haben halt jetzt inzwischen seit 10 Jahren hier jeweils jedes Semester ein abwechslungsreiches Kinoprogramm jeweils zu einem Thema. Unsere aktuelle Programmreihe beschäftige ich dann mit dem Thema Zeit. Also Zeit ohne Ende heißt die Reihe genauer gesagt. Ja, wir hatten halt jetzt Anfang dieses Semesters, also Anfangs unserer Reihe überlegt, das Ganze mit einem Podcast zu unterstützen. Und das soll jetzt endlich mal nach der Hälfte des ganzen Semesters ins Rollen kommen. Und ja, hallo. Jo, die Grundidee bei der ganzen Sache ist natürlich so ein bisschen die Hand auszustrecken oder Blickkontakt herzustellen. Deswegen ja, der Titel auch irgendwie. Zwischen uns und euch als die potenziellen Rezipienten unseres Programms. Mhm. Ja, es ist ja schon so, dass wir selbst immer in die Vorstellung gehen, nur der Kontakt kommt nie so richtig zustande. Also es gibt zwar eine lebendige Filmkultur hier in dieser Stadt, aber sie lebt sich nicht so richtig aus, zumindest nicht über Dialog. Und das wollen wir jetzt gerne hier ein bisschen ändern. Ja, aber andererseits können wir natürlich auch generell Filminteressierte darüber hinaus ansprechen, denn Podcasting ist ja in Deutschland immer noch nicht ganz so angesagt, so wie ich das immer mitbekomme, aber es kommt, glaube ich, langsam. Gerade Podcast über Filme ist ja auch noch was hier im deutschsprachigen Raum noch nicht so verbreitet ist. Wobei natürlich auch auffällig ist, dass wir hier ein Hörmedium benutzen, um ein Sehmedium zu vermitteln. Ne? Ja, das klingt vielleicht zuerst ein bisschen paradox, aber gucken wir mal, was passiert. Ja, mal sehen, wie es geht. Ja, letztendlich nur um den gedanklichen Austausch mit der ganzen Geschichte. Genau. Gut, ja, wir hatten jetzt zuletzt am Sonntag an, am 20.05. Ja, da hatten wir den großen Klassiker der Zeitreisefilme. Back to the Future. Mhm, zurück in die Zukunft. Und wir haben gleich das ganze Triple gezeigt, am Stück. Alle drei Filme, alle drei natürlich auf Film. Das müssen wir auch noch ansprechen. Also wir zeigen grundsätzlich alles nur auf Film. Und dann können wir uns mal anschauen, was wir da so erlebt haben. Zurück in die Zukunft. Mhm. Das Triple Feature. Glaube ich, für uns beide also ein ziemlich großer Film aus der Kindheit. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also auch man so viele Sprüche aus dem Film, die man natürlich da auch selbstverständlich im Sprachgebrauch schon drin hat. So. Marty! Ja, und solche Geschichten, da geht es nicht drum rum. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, um mal quasi das Erste irgendwie rauszuheben, was mir so aufgefallen ist, schon so die ersten 10, 20 Minuten rein, die Synchro vom ersten Teil, die ist wirklich richtig, richtig gut. Das ist eine richtig gute Synchro. Also vor allem, wenn man die auch, weil da ist schon ab dem zweiten Teil ein ziemlicher Abfall zu bemerken. Also ja. Nicht nur, weil teilweise Synchronstimmen ausgetauscht wurden. Also einfach der Wortwitz geht da in der Synchro ab dem zweiten Teil so ein bisschen. Generell sind die Filme ja an sich schon relativ hyperaktiv, was die Handlung angeht und den Plotverlauf und schrille Charakterzeichnung. Ja, das wird also im zweiten und dritten Teil wird das durch die Synchro mal völlig auf die Spitze getrieben. Völlig, also völlig überzeichnet auch, das stimmt schon. Ja. Die Sprecher, die steigern sich da in so dramatische Spitzen rein, die einfach auch dem nicht gerecht werden. Der erste hat es auch drauf, für die ruhigeren Charaktermomente einfach ein bisschen mehr Raum zu lassen. Sowieso ist mir bei der Sichtung der drei aufgefallen, dass die drei zwar insgesamt eine Einheit bilden, die drei Filme, aber dass der erste Teil einen völlig anderen Habitus innehat als die anderen beiden. Der ist noch nicht so überdreht, völlig hyperaktiv, sondern er hat noch so einen gewissen ja, fast nostalgischen Blick in die Welt. Und ja, ja, also ich muss generell sagen, dass der zweite für mich jetzt eigentlich am meisten abfiel aus diesem Grund. Aber also auf jeden Fall zwischen dem ersten und den anderen beiden für mich eine ziemlich große Lücke gewesen. Qualitativer jetzt, Unterschied. Ja, was ich als Kind nie so hatte. Als Kind nimmt man die Sache, man akzeptiert ja immer alles, ja, quasi in ihrer Gesamtheit als eine Entität. Aber heute, also vor allem nach Sonntag muss ich schon sagen, gerade weil der erste und halt mit Einschränkung auch der dritte Teil noch diese vorgefertigten Bilder benutzen, was ja im ersten Teil natürlich durch diese total zusammenromantisierte 50er-Jahre-Scheinwelt. Ja, die 50er-Jahre sind schon sehr, sehr auf das 50er der Hollywood ausgelegt war, ja. Das versuchen sie im dritten Teil ein bisschen erfolglos wiederherzustellen. Ja, ich finde den dritten nicht sehr gelungen. Also mir gefällt er nicht. Ich mochte ihn lieber als den zweiten, aber. Ja, weiß nicht, die haben ja auch, die spielen ja mit verschiedenen Genres im Prinzip. Also der erste Teil hat ja so ein bisschen sowas mit dem klassischen Studio-Kino spielt er ja so ein bisschen, die 50er, so wie Hollywood sie gezeichnet hat. Und der zweite Teil hat dann so ein bisschen diese in den 80er Jahren modernen Endzeitgeschichten drin, fast so ein bisschen. Ja, das ist ein bisschen diese 80er Jahre Teenie-Cyberpunk-Utopie oder so. Ja, aber auch wenn sie dann zurück ins Jahr 1985, das veränderte 85 kommen, das ist ja auch so, das hat ja auch so was Postapokalyptisches. Ja, aber es ist eben alles wirklich extrem überzeichnet, vor allem in der Hinsicht, als das Charaktere. Prinzipiell sind ja alle Charaktere in diesen Filmen relativ fest angelegt. Das heißt, George McFly ist ja im ersten Film ein Idiot als Teenager und sogar als erfolgreicher George McFly ist er eigentlich immer noch ein Idiot. Naja, das kann man so nicht sagen. Also ich finde, der macht ja tatsächlich eine Wandlung durch. Der wird ja erwachsen in dem Moment, in dem er es schafft, sich seiner selbst bewusst zu werden, damit selbstbewusst zu werden. Ja. Wobei natürlich trotzdem ist er ist eine Null. Er ist auf jeden Fall eine Karikatur. Ja, klar. Martin McFly ist ja nicht so angelegt. Das ist ja eigentlich quasi der alles irgendwie erdet. Abgesehen von Martin McFly sind ja alle Figuren darin im Prinzip Karikaturen oder Stereotypen. Genau, aber gerade, dass man ihn dann im zweiten Teil auch zu so einer Was-wäre-wenn-Karikatur abstempelt, hat das mir so ein bisschen den Boden unter den Füßen weggezogen. Das hatte ich jetzt nicht so. Also im ersten Teil erkennt man ihn ja ganz klar, er ist der Everybody, ne? Ihn könnte man beliebig austauschen gegen den anderen Jugendlichen und wird dadurch, dass er halt die Welt retten muss, seine Eltern retten muss, seine eigene Identität und Existenz retten muss, wird er ja quasi erwachsener. Das ist ja so eine Coming-to-Age-Geschichte, die ja eigentlich voll drinsteckt und zurück in die Zukunft. Und man sieht, man nimmt sein Schicksal in die Hand und so, das treibt der zweite im Prinzip nur weiter. Also dann hat er ja wirklich sein Schicksal in der Hand. Das weiß er aber überhaupt nicht bis zum dritten Teil. Das ist, naja, er weiß es nicht, aber der Zuschauer weiß es. Das heißt, man hat da also so einen Wissensvorschuss gegenüber dem Protagonisten und wartet die ganze Zeit nur drauf, dass er es auch endlich mal geschissen kriegt. Ja, ich war irgendwie relativ enttäuscht vom zweiten. Ja. Vor allem, weil ich den so gut in Erinnerung hatte, aber als Kind ist mir noch irgendwie leichter beeindruckt. Dann lass uns erstmal nur über den ersten reden. Ja, was ich ganz generell gerne sagen würde, also auch so ein bisschen im Kontext unserer Reihe, ist, dass gerade der erste Teil ja von der Kopie her ziemlich zerfallen war. Ja, er ist auch tatsächlich gerissen. Ne? Mhm, und zwar an der besten Stelle, also eigentlich am zweiten Plotpoint sozusagen. Er ist mitten im Finale ist er gerissen. Gerade dann, wenn die Öse quasi das Hochspannungskabel erreicht und der Blitz einschlägt und er reißt durch die Zeit zurück, aber das hat man nicht gesehen, man hatte plötzlich Pause. Mhm. Aber das Interessante ist, ich habe den Film ja schon mal gesehen vor ein paar Jahren in Bochum. Ach so. Und auch wirklich in exakt der gleichen Kopie, weil es gibt natürlich auch nur noch eine deutsche 35mm Kopie dieses Films und der ist da an exakt der gleichen Stelle gerissen. Ach so. Okay. Ja, aber prinzipiell sieht man eben, dass so ein Film halt auf Film halt auch lebt und altert, ja. Ja, und überhaupt, dass man die Chance hat, quasi die gleiche Kopie nochmal zu sehen, die sich aber also in diesem Zeitraum auch wieder verändert hat, ja. Also quasi auch mutiert ist irgendwie oder halt also mit einem selbst noch irgendwie gewachsen ist und selbst irgendwelche Falten bekommen hat und sich irgendwo gestoßen hat und ja, was weiß ich. Staubig geworden ist, ja. Ja, das wirft wieder einen anderen Blick auf Zeit und Film, finde ich. Ja, wobei ich diesen Film natürlich jetzt nochmal rein auf der narrativen Ebene sowieso schon für ein ganz, ganz, ganz großartiges Werk halte, trotz seiner Popcorn-Kino-Aufmachung, so, weil er mit unglaublich vielen Dingen ja spielt. Also einerseits dieses ganz, ganz typische Zeitreisethema, das ja schon seit, ich will jetzt nicht sagen, ich glaube seit H.G. Wells oder so ja schon im Gange ist dieses Großvaterparadoxon. Was passiert, wenn ich in der Zeit zurückreise und da die Vergangenheit so verändere, dass es meine eigene Existenz irgendwie auslöscht? Und das ist ja, weil nicht nur bei Zurück in die Zukunft wesentlicher Teil der Handlung. Ja. Und es wird eben in allen drei Teilen im Prinzip bei Zurück in die Zukunft wieder handlungsrelevant. Ja, also ich weiß nicht, ob ich den so noch als ein großes Werk sehe. Da hängt bei mir auch ziemlich viel Nostalgie mit dran. Aber zumindest finde ich, das ist so einer, also einer der quintessentiellen Paketfilme der 80er Jahre, die es einfach hinbekommen haben, so programmatisch diese B-Movie-Elemente ja zu einem wirklich allumfassenden Event-Kino Ja, aber zu ich finde gestalten. eben gerade der erste Teil, also finde ich, der ist mehr als nur Eventkino. Der hat Ansätze drin, die über die pure Unterhaltung hinausgehen. Gerade weil er auch Sachen reflektiert. Ja, also, er reflektiert, dass die 50er romantisiert werden in Hollywood. Reflektiert so ein bisschen diesen American Dream, dieses du kannst alles schaffen, wenn du dir nur Mühe gibst. Ich weiß halt nicht, inwiefern er diese Dinge reflektiert und inwiefern er sie nur für sein Adaptiert. Handlungsmuster benutzt. Ja. Aber auf jeden Fall stellt er sie doch ziemlich deutlich aus. Dem würde ich auch beipflichten. Ja, sonst könnte man vielleicht noch ein bisschen über das Filmerlebnis an sich quasi sprechen, was ich ganz toll fand. Was ich immer toll finde, was aber selten passiert, ist ja Applaus Das am Ende eines war hier ja Films. nun wirklich bei allen drei Teilen. Ja. Was aber, glaube ich, auch in diesem Event-Charakter dieses Triple Features lag. Das ist einfach, das war ein Kult, wir haben drei Kultfilme hintereinander gezeigt. Es waren vielleicht, was waren da, 80 Leute im Kino, die offensichtlich alle bereit waren, den ersten richtigen Sommertag dieses Jahr im Kino zu verbringen, einen Sonntag, Nachmittag im Kino zu verbringen, um diese drei Filme hintereinander zu sehen und zu sehen, was Marty und Doc Brown da zum tausendsten Mal, wie man das jetzt sieht, wieder machen. Ja, an alle, die da waren, auf jeden Fall danke. Das war echt Ja, super. das war echt super. Also ich weiß ja, dass das eine ziemlich gleichberechtigte Kooperation ist und dass sicherlich eine Menge Leute auch durch das Cineplex quasi ins Boot geholt wurden, weil die ja auch wirklich die Werbetrommel gerührt haben, was auch super ist. Trotzdem auch von Lichtblick sollten wir vielleicht nochmal danke sagen, weil diese Events für uns ja doch also wesentlich mehr Außenwirkung auch bedeuten als Klar, die als normalen unsere normalen Vorführungen. Vorführungen am Montagabend. Das stimmt. Was ich nochmal sagen wollte, jetzt wieder zurück zu den Filmen, was man ja auch, wenn man sie im Triple sieht, wirklich merkt, ist die Tatsache, dass ja die Filme also wirklich fast seriell Teile wiederholen. Also zum Beispiel, dass Marty McFly in jedem Film einmal aufwacht und von seiner Mutter oder eben nicht seiner Mutter, in einem Fall ist es ja einfach seine Vorfahrin, geweckt wird mit immer den gleichen Worten, dass er immer diesen Höllentraum hat, dass er immer in der gleichen Position schläft. Ist ja auch schon so ein Ding. Ja. Und das, oder das, was ist da noch? Was ist Es noch gibt in so viele jedem Film? Callbacks, also Ja, allein es die Sache viel. mit, sie wiederholen ja teilweise auch verbatim ganze Szenen, wo Doc Brown den DeLorean beziehungsweise das Modell in Teil 3 abdecken muss, weil irgendeine Frau vor der Tür Ja, steht, das stimmt. um die Gunst zu werben und den Plot halt in eine kritische Ja, Richtung. Das ist in Teil 3 wesentlich weniger effektiv, aber das ist naja, auch Teil 3 wieder. ist ja der einzige Teil, wo es um den Doc geht. Wo der Doc derjenige ist, der mit den Frauen Ja, und das ist ein bisschen sich. ein Problem, weil er halt so eine Cartoon-Figur ist. Ja, das stimmt. Diese seriellen Dinge finde ich auch ziemlich wichtig. Das nimmt ja Der so ist. extreme Formen an, vor allem wenn man die Ja. drei Teile hintereinander sieht. Dann wird es wirklich. Am Ende von Teil 2 gibt es ja sogar ein wirklich Fernsehformatgerechtes. Und in Teil 3 sehen Sie. Ja, es ist wirklich, da wird das fast lächerlich. Ja, es werden Ich wirklich Szenen aus Teil 3 habe gezeigt, schon der schon gesagt, in ja, Produktion es ist ist. so in der nächsten Folge, sehen Sie. Und es hätte nur noch gefehlt, dass am Anfang von Teil 3 so ein, in der letzten Folge, sahen Sie, kommt, es ist zum Glück dann so, Ja gut, Previously on Back to the Future. das machen sie auch so ein bisschen, indem sie sowohl in Teil 2 als auch in Teil 3 so die ersten paar Minuten wiederholen. Ja, obwohl, naja, es werden ja sowieso Teile immer wieder gezeigt, weil sie in der Handlung immer wieder stattfinden. Zum Beispiel immer wieder diese Reise, das erste zurück in die Zukunft, das erste Mal, dass er den Wagen vom Blitz treffen lässt, um wieder durch die Zeit zu reisen. Ja. Das taucht in allen drei Filmen, tauchen in diese 2 Minuten wieder auf. Stimmt, ja, die Filme entwickeln halt ein sehr geschlossenes Prinzip von Zeit. Ja. Man könnte vielleicht diesen Begriff, die Welt ist ein Dorf, vielleicht irgendwie entgegnen mit, die Zeit ist ein Dorf. Ja, das hat in denen schon starke Formen angenommen, ja. Das Da Räumliche wird glaube quasi ein bisschen auf diese Zeitebene übertragen, was so verrückte Zufälle und so weiter Ja, angeht, ne? das ist schon wahr. Wir sollten vielleicht mal zum anderen Film dieser Woche, unseres Wochenrückblicks, Ja, übergehen. und dann. Gehen wir jetzt noch einmal kurz auf den Film, den wir am Montag gezeigt haben. Am Montag hätten wir eigentlich zeigen wollen von Kelly Reichardt, Mixed Cut-Off. Leider gab es durch eine Verleiherpanne keine Kopie mehr für uns. Und man hat uns stattdessen vor die Wahl gestellt, ob wir den Film auf Blu-ray zeigen wollen oder einen anderen Film auf 35 mm. Und wir haben dann uns entschieden für Wendy und Lucy. Für Wendy und Lucy auf 35 mm, weil wir eben als ein Anliegen unseres Vereins haben, dass wir Film als Film präsentieren wollen. Mhm. Mir fällt ein bisschen schwer, was über Wendy und Lucy zu sagen, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, vielleicht sollte man für die, die ihn nicht gesehen haben, kurz sagen, worum es geht. Also eine Frau, die in einer kleinen Stadt in Ohio auf der Durchreise ist und weil sie kein Geld mehr hat, Hundefutter klaut, dabei gefasst wird und dann stundenlang auf dem Polizeirevier warten muss, während ihr Hund vor dem Supermarkt wartet und dann, als sie zurückkommt, eben nicht mehr da ist und dann eben ihre Suche nach dem Hund Lucy. Mhm. Ja, mehr passiert auch nicht in dem Film. Also es geht eigentlich um Heimatlosigkeit im weitesten Sinne. Und um Mittellosigkeit auch und um Verlust. Das sind eigentlich so die drei Themen, die da drin sind. Also ja, gut, also Verlust tritt ja eigentlich nur temporär ein. Sie findet den Hund ja wieder. Den ganzen Film auf der Suche. Es geht auch irgendwie so ein bisschen darum, was eigentlich schlimm daran ist, heimatlos zu sein. Und was der Film eigentlich vermittelt ist, dass es nicht per se schlimm ist, weil sie ist ja eigentlich auch nicht gewollt heimatlos. Sie möchte ja eigentlich eine Heimat irgendwo anders aufbauen. Ja. Ist nur halt temporär heimatlos. Ich finde, dass der Film das auch ziemlich sympathisch malt, auch in ihrer Beziehung mit diesem alternden Parkplatzwächter. Ja. Es ist halt so ein bisschen so eine Kritik auch an dem Sozialsystem der USA, sehe ich zumindest in diesem Film auch. Und also dass man eben, dass die überhaupt keine Möglichkeit hat, sich irgendwie Hilfe zu holen von den Behörden auf der Suche nach ihrem Hund, weil sie kein Telefon hat, keine Adresse hat, sich nirgendwo irgendwie registrieren kann. Ja, ich würde es aber eigentlich viel allgemein gesellschaftlicher sehen, also nicht nur auf die USA bezogen. Das stimmt, die gleichen Probleme hättest du heute hättest eigentlich du hier auch. Klar. Aber das sind doch einfach Probleme, die sich daraus ergeben, dass bei uns wirklich alles, also die kleinste, und die kleinste Handlung ist auch darauf ausgelegt, dass du einen fixierten Platz irgendwo in der Welt hast, wo du erreichbar bist. Ja, klar. Eigentlich völlig egal, was du machen willst. Das stimmt. Du bist ja quasi in den USA eigentlich sogar noch ein bisschen freier als hier. Hier würde dir ja sofort die GEZ auf dem Dach stehen. Wieso, wenn du in einem Auto wohnst, hast du auch musst du keine GEZ bezahlen. Autoradio. Stimmt, du hast recht, ja. Okay, also ja, Wendy und Lucy. Was ich an dem Film ganz interessant fand, ist, dass man eben dass dieser Film eigentlich so wenig Handlung hat, sondern sich mehr auf diese innere Handlung in der Frau Wendy einspielt. Das ist dadurch eben ein sehr stiller Film ist im Prinzip. Also es ist eigentlich ein sehr trauriger Film, finde ich. Ja, ich war so, also ich war traurig, als sie den Hund zurücklässt und dann alleine sich auf den Weg macht, weil sie sieht, dass es dem Hund besser geht, als wenn er mit ihr so auf Wanderschaft wäre. Das finde ich ist eine traurige Situation. Das zeigst du diese Hilflosigkeit in der Mittellosigkeit. Sie ist arm und dadurch verliert sie jede Möglichkeit, für das Tier zu sorgen. Und das finde ich ist eine traurige Situation. Aber trotzdem ist das ein schöner Film. Muss ich auch sagen. Ja, es war auch eine schöne Kopie. Ja, ich habe ihn ja leider nur auf DVD sehen können, weil ich es nicht geschafft habe gestern. Ja, ich habe ihn ja gestern im Kino gesehen und es war eine schöne Kopie. Es war, was ich schade fand, ist halt, aber es ist ja immer so mit Untertiteln, die Untertitel haben das Bild gestört. Also ja, es war eine Originaltonkopie mit Untertiteln. Mhm. Und die Untertitel waren eben weiß. Und es waren viele dunkle, dieser Film hat viele dunkle Stellen, wo wir einfach bei Nacht spielen und dann sticht einem der Untertitel so ins Auge. Das war so unangenehm. Ja, das ist voll schade, weil es war bei uns auch so, weil die DVD anscheinend Zwangsuntertitel hatte. Das war so eine aus einem Filmarchiv. Mhm. Das Hauptproblem bei dem Film ist, dass der ja eigentlich von der Bildkomposition so eine recht klaustrophobische Stimmung entwickelt. Also Untertitel, habe ich so die Erfahrung gemacht, brechen das Bild immer so ein bisschen auf. Ja, sie machen das Bild vor allem als Bild deutlich. Man hat nicht die Möglichkeit, sich da so eskapistisch irgendwie in dem Bild zu ergehen, sondern man wird immer darauf gestoßen, dass man gerade ein Bild guckt. Mhm. Das ist so irgendwie eine Funktion von Untertiteln, die ich immer wieder wahrnehme. Ja, stimmt, also klaustrophobisch würde ich auch sagen. Der Film hat es irgendwie so ein bisschen, ist fast schon gegenkonzipiert gegen viele andere Filme, die wir schon im Programm hatten, die so ein bisschen mehr so einen Roadmovie-Charakter hatten. Ne? Ja, also so eine Art Anti-Roadmovie. Ja. Sie ist halt so ein bisschen eingeschränkt in ihrer Freiheit. ja, Auto kaputt, kann nicht weg, weil der Hund da ist. Also sie kann nicht, sie ist erstens an den Ort gebunden, an dem sie gar nicht sein will. Und es ist ständig nur in irgendwelchen unrelevanten Räumen. So. Ja, in ihrem Auto oder in der, die ist ja auch im Gefängnis kurz. Dann gibt es die Szene, ja, wo sie im Wald bedrängt wird von diesem Spinner. Genau. Auf jeden Fall, insgesamt war ich recht angetan davon. Ja, ich auch. Also, Michelle Williams finde ich ja ziemlich gut. Also ich kannte sie ja noch aus Dawson's Creek-Zeiten. Ich weiß nicht, ob du die Serie mal gesehen hast. Ich habe eine Folge oder so, ich habe die Serie nicht verfolgt. Das war so ziemlich innen, als ich noch jung war. Ja. Und ja, also... Dafür bin ich zu jung. Ziemlicher Sprung, finde ich. Ja. Gut, dann also würde ich mal sagen, wir sehen auch mal zu, dass wir jetzt weiterkommen. Nächste Woche. Nächste Woche zeigen wir dann Out of the Past. Mhm. Ein Film von, und jetzt kommt's, Jacques Tourneur. Tourneur. Okay. Also. Ja, von 1947. Also ist ein amerikanischer Film. Jacques Tourneur. Darauf einigen wir uns jetzt einfach mal. Okay. Ist also mir eigentlich eher ein Begriff wegen den Horrorfilmen, die er in den 40ern für Val Newton gedreht hat. Mhm. Diese ganz neue Art von subtilem, wunderschön fotografierten Schwarz-Weiß-Horror, wo eigentlich so aber, wie alles der Einbildung jetzt, quasi. Jetzt, aber was erwartet uns denn jetzt am Dienstag? Am Dienstag, ist ja klar, Montag ist ja Pfingstmontag. Was erwartet uns denn jetzt am Dienstag mit Out of the Past? Das kannst du uns dazu? Das kann ich dir auch nicht sagen, weil ich den Film noch nicht gesehen habe. Ich kann dir nur sagen, dass das ein ziemlich berühmter, einer der berühmtesten Noir-Filme ist überhaupt. Und Robert Mitchum spielt, ich liebe Robert Mitchum. Dazu gibt es dann Kirk Douglas und Jane Greer. Also sage ich mal, man kann da eigentlich nichts falsch machen. Und der Film kommt in OMO, was bei Film Noir ultra wichtig ist, wie ich finde. Gut, ja. Und in der Woche drauf zeigen wir dann The Virgin Suicides. Genau, und? Kannst du den? Nee, habe ich auch nicht gesehen bisher. Freue ich mich aber drauf. Ja, also ich finde den ganz toll. Also ich mag ja ohnehin Sofia Coppola. Mhm. Muss man sagen, dass ich den und ihren letzten Somewhere eigentlich am liebsten mag. Okay. Dazwischen, also Lost in Translation mag ja eigentlich jeder irgendwie. Ja, ja. Marie Antoinette, da sind die Leute so ein bisschen gespalten. Ich mochte den auch. Der ist so sehr quirky und zuckrig. Ja, ja. Das Lost in Translation aber auch. Ist wieder, ganz so klebrig. Ja, aber... Geht auch so ein bisschen in diese Richtung, vor allem, wenn man den mehrmals sieht, finde ich. Über die Filme möchte ich eigentlich jetzt auch gar nicht so wahnsinnig viel erzählen, weil das werden wir nächste Woche tun. Das machen wir dann ja in der nächsten Folge. Genau, dann gucken wir uns ja andauernd. Dann könnten wir jetzt aber mal, wo wir gerade von der nächsten Folge reden, zu unserem weiteren Plan für diesen Podcast nochmals zu sprechen kommen. Jo. Ja, also wir wollen diesen Podcast natürlich weiterführen, und zwar etwa alle 2 Wochen, manchmal vielleicht auch jede Woche, mal gucken. Ja, wir schauen mal, wie es läuft. Mindestens jede 2. Woche. Genau, also auf jeden Fall wollen wir regelmäßig oder semi-regelmäßig Folgen produzieren, und das wollen wir nach Möglichkeit nicht allein machen, sondern mit eurer Beteiligung. Genau, und zwar könnt ihr uns Mails schicken oder Voicemails, wenn ihr gerne euch selbst hören wollt hier. Und zwar geht das per Mail an blickkontakt.pb@live.de. Mhm. Ich wiederhole das jetzt einfach nochmal, blickkontakt.pb@live.de. Ja, und ihr könnt uns wirklich alles schicken. Also ob das nun Kritik ist zu der Sendung heute, das gefällt uns prima, weil wir ehrlich gesagt totale blutige Anfänger sind. Ja, also das ist, wir haben ja beide noch nie mit einem Podcast versucht. Genau, und wenn wir uns das andauernd ins Wort fallen und generell ein bisschen Blödsinn erzählen, dann rührt das unter anderem auch daher, vielleicht nicht nur, aber... Naja, nicht nur, das kann vielleicht auch der späten Stunde dieser Aufnahme wieder geschuldet sein, aber sicherlich auch dem. Genau, also kritisiert uns, lobt uns, wenn ihr denn wollt, gebt uns Tipps. Ja, und oder Anregungen für Themen. Also wir wollen nicht nur jetzt über unser Programm schwafeln, das haben wir ja heute nun auch schon getan. Wir wollen darüber hinaus auch gerne versuchen, in den kommenden Folgen ein bisschen darüber zu sprechen, was generell so gerade im Kino los ist, was für Filme gerade laufen, wie sich Entwicklungen da zeigen. So ein bisschen allgemeine filmkulturelle Themen, was bei uns immer aktuell ist, ist natürlich jetzt die aktuelle Entwicklung von Film und digitaler Technik und... Und dem Verschwinden von 35mm aus den Kinos zum Beispiel. Mhm. Das wär so ein weiterer Themenblock. Ja, also was eigentlich immer so anliegt, würde ich mal sagen. Also alles, was im weitesten Sinne mit der Kinolandschaft, mit Film, mit der Kultur zu tun hat, werden wir so ein bisschen... Was sich halt so gerade an Themen bietet. Genau. Aber wenn ihr andere Ideen habt, dann immer raus damit. Immer her damit. An blickkontakt.bb@live.de. Ja. Falls ihr weitere Infos zum Programm Kino Lichtblick haben wollt, findet ihr natürlich auch im Internet. Genau, und zwar auf www.lichtblick-kino.de. oder bei Facebook als Programmkino Lichtblick e.V. oder bei Twitter als Programmkino Lichtblick oder unter gleichem Namen bei StudiVZ. Gut, dann sagen wir erstmal vielen Dank fürs Zuhören, wenn dann schon jemand zugehört hat. Und das Ganze ist ja erstmal ein Experiment, ja, und das ist jetzt noch alles ein bisschen holprig und so, aber wenn das wirklich weitergeht, werden wir auch besser und treten hoffentlich mit euch in Kontakt und das Ganze wird eine schöne... Ein bisschen souveräner das Ganze, ein bisschen... Einfach eine schöne Geschichte, die hoffentlich... Bisschen professioneller. Genau, ja, die hoffentlich auch so ein bisschen Kontakt herstellt, ja, und Spaß macht. Damit wird, glaube ich, dann noch alles gesagt. Ja, ich denke auch. Gut, dann wünschen wir euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Morgen, je nachdem, wann ihr das hört. Und ja, bis zum Kino. Genau, bis demnächst. Bis dann. Tschüss. Tschüss.